schwitzt in der Kämmerlein. Aha. Denn nur dort allein kann ich glücklich sein. So, so. Nimm mich mit in der Kämmerlein. Denn nur dort allein will ich glücklich sein. Denn nur dort allein kann ich glücklich sein. So, so, nimm mich mit in der Kämmerlein. Denn nur dort allein will ich glücklich sein.